Radio Kiepenkerl. Bürgerfunk. Die folgende Sendung ist kein redaktioneller Beitrag. Verantwortlich für Form, Inhalt und Musik ist die jeweils produzierende Gruppe. Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Sie hören Bürgerradio, und zwar das Bürgerradio in Radio Kiepenkerl, das Journal am Sonntag. Sonntags kommen wir eigentlich immer erst gegen 20 Uhr oder kurz nach 20 Uhr auf unserem angestammten Sendeplatz, aber da kommt heute jemand anders. Deshalb hören Sie uns heute schon eine Stunde früher. Ich hoffe und denke, dass wir nächsten Sonntag dann wieder um kurz nach 20 Uhr für Sie da sind. Heute haben wir in unser Archiv geschaut und da haben wir Gerd Dahlmann aus Lüdinghausen gefunden, der jahrelang unser Programm mitgestaltet hat. Ganz herzliche Grüße, lieber Gerd Dahlmann, falls du uns heute zuhörst. Sie hören gleich anschließend nach der Musik Kiepenkerl-Geschichten. Stop going, the whole world shook, the storm was blowing through you. Waiting for God to stop this and up to your neck in darkness, everyone. interrupted, say something. There's no dignity in death to sell the world your last breath. You're still fighting over everything you left. Oh, I saw you standing at the gates when Marlon Brando passed away. You had that look upon your face, advertising space. Ich hoffe, Ihnen hat die Musik gefallen. Wie angekündigt, ist heute die Sendung unserem plattdeutschen Autor Gerd Dahlmann gewidmet, der lange bei uns mitgearbeitet hat. Wir beginnen mit einer seiner Kiepenkerl-Geschichten, Die schönsten Frühlingsblumen, mit dabei Hedwig Krüßkämper. Nach dem strengen Winter wurde es Anfang April endlich wärmer. Die Sonne hatte schon merklich an Kraft gewonnen, sodass auch schon die ersten Frühlingsboten vorsichtig ihre Fühler ausstreckten. Ich, der Kiepenkerl, freute mich natürlich besonders über die Wetteränderung, da ohne Schnee und Eis meine täglichen Wanderungen durch die Bauernschaften angenehmer waren. Heute musste ich in der Schwattenmark bei verschiedenen Bauern allerhand Kleinkram und Quinten abliefern. Als ich in die Nähe des Hofes, auf dem Möllers Fine mit ihrem Bruder wohnte, kam, ging meine anfänglich gute Laune in den Keller. Fine hatte mich im vergangenen Herbst in der ganzen Bauernschaft lächerlich gemacht, da sie mir statt eines Karnickelbocks, den ich zum Decken brauchte, eine Häsin untergejubelt hatte. Dafür wollte ich ihr immer schon einen pinnen, aber wie? Als ich Fine von Weitem in ihrem Vorgarten graben und hacken sah, kam mir ein Gedanke. Schnell duckte ich mich hinter der nächsten Wallhecke und fand auch bald, was ich suchte. Vertrocknete Brennnesselblüten. Aus meiner Kiepe holte ich ein leeres Tütchen und füllte eine ganze Handvoll schöne, reife Brennnesselsamen hinein. Die anschließend schön säuberlich verschlossene Tüte legte ich in meine Kiepe zurück und setzte laut pfeifend meinen Weg fort. Als Fine mich kommen sah, lachte sie lautlos. Haha, da ist ja der Uwiese Kiepenkerl. Die kann kein Nickelbuck von der Häsinut nähen holen kann. Da heft die aber nett anschmäht, wat? Ja, Fine, da hat was ein Hurenstrick, lachte ich scheinbar fröhlich. Bist noch für nie nicht dröwe Kiepenkerl? Fragte Fine scheinheilig mitleidsvoll. Nee, Fine, es Kiepenkerl ist man für manchen spaste Hemm, das weißt ja wohl. Ja, dat is gut. Die Lü in die ganze Burschop hebt sie kaputt lacht. Aber sag es, Kiepenkerl, wat gibt dann fürs Nies? Fragte sie neugierig. Haha, Fine, ich hef ne ganz nie Blumsaut für den schönsten Frühjahrsblum von mein Freund Käskopf Willi und Holland Bi. Dat gibt Blümkes so bunt und prächtig. Gaukelte ich Fine in den höchsten Tönen vor. Sech bloß, Kiepenkerl, die Saut für die Blumen mott ich vorzemmen. Ich sind ha am Zeilen. Ist dat Tüch dür? Fragte Fine hastig. Nee, Fine, domin örtliche Schnäpschen und dann ist gut. Reagierte ich großzügig. Ja, Kiepenkerl, ich hall ärmst die Bull und dann ist der Handel perfekt. So sprach Fine und ging, und wie das dann weitergeht mit dem Blumensamen und der Fine und dem Kiepenkerl, hören wir gleich. Just to get close to you, could we burn something today? And I'll run for miles just to get a taste. Must be love on the brain. That's got me feeling this way. It beats me black and blue, but it fucks me so good, and I can't get enough. My name. No matter what I do, just to get close to you. Could we burn something, babe? And I'll run for miles just to get a taste. Weiter geht's mit einer Kiepenkerl-Geschichte von Gerd Dahlmann, deren ersten Teil wir gerade gehört haben. Da erfuhren wir, dass der Kiepenkerl im letzten Herbst von Fine, einer listigen Bäuerin, mit einem falschen Karnickelbock hereingelegt wurde. Nur hat er sich eine Retourkutsche ausgedacht und der Bäuerin Samen von Brennnesseln anstatt Blumensamen untergeschoben. Der Handel mit dem angeblichen Blumensamen wurde natürlich mit Schnäpskes abgeschlossen. Jau, Kiepenkerl, ich hall ärmst die Pull und dann ist der Handel perfekt. Während Fine ins Haus lief, holte ich die Tüte mit dem tollen Wundersamen aus meiner Kiepe. Nachdem meine Geschäftspartnerin mit der Schnapsflasche und einem Bindchen erschienen war, händigte ich ihr das Tütchen mit dem Samen aus. So, Fine, du hesse tut mit der Saut und nu mag dat Pinken men net full. Nachdem ich das erste Pinchen in einem Zug geleert hatte, sagte ich mit mitleidsvoller Miene, »So, nu wird man noch Hus hümpeln.« »Worum hümpel? Ach, ich versteh wohl, ob ein Patken kann's ja wohl nicht lopen, wat?« lachte Fine und schenkte mir noch einen ein. Ich leerte auch das zweite Pinchen mit einem genüsslichen verabschiedet mich dann mit den Worten, »Tee, Fursel, was lecke! Sophine, ich mag nur wieder, do men dich zein, dat de schönen Blömkes hurt wast. Inses Werk kurm ich wir und bekiek mir de Blumenpracht.« »Jau, jau, dat do men, Kiepenkerl. Sei to, ich hef auch noch keine Tiet, men.« Tat Fine geschäftig. Ich ging weiter meines Weges und freute mich schon auf den Anblick der bunten Frühlingsblumen. Ziemlich genau 6 Wochen später kam ich erneut zu dem Hof von Fine, die mich letzten Herbst mit einem falschen Karnickelbock lächerlich gemacht hatte. Meine Retourkutsche an Fine konnte ich schon von Weitem erkennen, denn der Brennnesselsamen, den ich ihr als Blumensamen untergeschoben hatte, war prächtig aufgegangen. Als Fine, die gerade zufällig im Vorgarten war, mich kommen sah, rief sie mir laut entgegen. Kiepenkerl, was hast mir für eine gediegene Saut anreit? Das Tür sieht gut, es wenn das Brennnessel wären. Hahaha, das stimmt auch, Fine. Das sind die schönsten Nierteln und der ganze Burenschopp, gab ich lachend zu. Wat? Das sind Brennnierteln, Kiepenkerl? Das hilft doch wohl nicht. Du hast mir Nierteln, es Blumensaut anreit? Nee, nee, als wohl Brennnierteln. Was soll die Lüblo sagen? Rief sie entsetzt. Tja, Fine, es du mi den verkatten Karnickelbuck andreit hest, salat auch spassig wirst ziehn, dat de ganze Burenschaft lacht het, und nu dacht ich, dat du auch wohl Spaß verstohn kass. So ist dat doch, Orre? Lachte ich harmlos. Ja, ja, Kiepenkerl, dat was ein fien Strieg mit de Brennnessel. Gestand Fine, nachdem sie sich etwas beruhigt hatte, und lachte darauf hin. Von daher wie glät, dass man sich mit so'n ollen Kiepenkerl nicht anlegen soll. Ja, wenn er dat men weiß, Fine, erwiderte ich zufrieden. Und man darf vermuten, dass sie die Aufdeckung des Streiches auch mit einem Schnäpschen begossen haben.

they never wanna leave. Ja, Sie haben es mitbekommen. Heute haben wir einen Retrospektive-Abend. Was das heißt? Ja, Gerd Dahlmann, der lange bei uns mitgearbeitet und mitgesprochen hat, der hat ganz viele Kiepenkerl-Geschichten geschrieben. Der hat aber auch noch was anderes geschrieben. Und eine von diesen Sachen heißt Gerhards Märchenstunde. Vom Hausschwein, was einmal Wildschwein sein wollte. Es war einmal ein Hausschwein, das im Sommer auf einer großen Wiese herumtollen durfte. Dort war es schön und interessant. Es konnte sich im Schlamm wälzen und nach Herzenslust den Boden umwühlen. Kurzum, es fühlte sich sauwohl. Doch eines Tages erschien auf der anderen Seite des Zaunes ein Wildschwein, das zu dem Hausschwein sprach: »Du arme Sau, bist hier eingesperrt und kannst gar nicht laufen, wohin du willst. Ich dagegen bin frei und mache, was mir beliebt.« Da wurde unser sonst so zahmes Hausschwein unzufrieden und wollte auch so frei sein wie das Wildschwein auf der anderen Seite des Zaunes. Es nahm all seinen Mut zusammen und sprang mit einem riesigen Satz über den Zaun. »Endlich frei«, lief es dem Wildschwein in den nahegelegenen Wald hinterher. Dort tollten und spielten die beiden ungleichen Schweine voll Lebensfreude miteinander, bis sie plötzlich hungrig wurden. Das Wildschwein begann im Waldboden nach Würmern und Engerlingen zu wühlen und schmatzte vor Vergnügen. Das Hausschwein versuchte ebenfalls mit seiner rosaroten Nase den harten Waldboden aufzubrechen, um an schmackhafte Leckereien zu kommen. Aber es gelang ihm nicht, da seine Schnauze viel zu empfindlich war. So musste es sich mit einigen mageren Käfern und Würmern zufrieden geben. Mittlerweile war es schon dunkel geworden, aber unser Hausschwein blieb hungrig. Nachts wurde es im Wald empfindlich kalt, dass unser armes Hausschwein erbärmlich fror. Es hatte ja nicht so ein dichtes Fell wie sein wilder Gefährte. Hungrig und frierend konnte unser armes Hausschwein die ganze Nacht nicht schlafen. Oh, wie sehnte es sich jetzt nach seinem warmen Stall und seinem gefüllten Futtertrog zurück. Als es morgens zu dämmern begann und unser Ausreißer wieder genug sehen konnte, machte er sich heimlich aus dem Staub und lief zu seiner vertrauten Schweinewiese. Ein Satz über den Zaun und es war wieder in seiner bekannten Umgebung. Wie freute sich unser Ausreißer, als er nun wieder vom Weiben das vertraute Quieken seiner Artgenossen hörte, die sich gerade am vollen Trog die Bäuche vollschlugen. In Windeseile drängte er sich zwischen seine Mitschweine und schlabberte nach Herzenslust seinen geliebten Getreidebrei. Nachmittags lag unser Held satt und zufrieden auf der Wiese und ließ sich die Sonne auf die Schwarte brennen. Er träumte von seinem gestrigen Ausflug im Wald. Aber als ihn der unangenehme Gedanke überkam, wie hungrig und kalt es nachts im Wald war, drehte es sich zufrieden zur Seite und grunzte sich in den Bart. Hier bin ich Schwein, hier will ich sein. I've been trying to do it right. Hey! I've been living a lonely life. Ha! I've been sleeping here instead. Hey! I've been sleeping in my bed. Ha! Sleeping in my bed. Hey! Ha! Ha! So show me family. Hey! All the blood that I will bleed. Ha! I don't know where I belong. I don't know where I went wrong, but I can write a song. I belong to you, you belong to me, you're my sweetheart. I belong to you, you belong to me, you're my sweetheart. Hören wir zum Abschluss noch eine Geschichte aus Gerd Dahlmanns Märchenstunde. Gerhards Märchenstunde. Vom Nachtgespenst, das am Tage spuken wollte. Henry war ein typisches Nachtgespenst auf einer Ritterburg im alten England. Des Nachts trieb er sein jaulendes, ächzendes und klapperndes Unwesen, wie es sich für ein gutes Nachtgespenst gehört. Doch Henry war unzufrieden mit seinem nächtlichen Treiben. Er war nämlich das einzige Nachtgespenst auf der Burg und das war sehr langweilig. So beschloss Henry, entgegen seiner Natur einmal tagsüber zu spuken. Vielleicht würde das lustiger sein. So schlief er eines Nachts einfach durch, um für den darauffolgenden Tag gut ausgeruht zu sein. Morgens um 8 Uhr stand er auf und stieg aus seinem Kellerverlies unter lautem Kettengerassel und Geheule in die obere Burg. Wie gewohnt wollte er zunächst in der Küche sein Unwesen treiben. Dort angekommen, sprang er auf die Herdplatte, um Töpfe und Pfannen herunterzuschmeißen. Doch, oh wehe, der Herd war kochend heiß, dass seine Gespensterfüße qualmten. Vor Schreck trat er an einen Topf mit heißem Wasser, dass es nur so blubberte. Aus lauter Verzweiflung machte Henry nun einen Sprung auf den Küchentisch und landete in einer Spinatschüssel, sodass sein schönes weißes Gewand ganz grün wurde. Als der Koch, der gerade hereinkam, die Verwüstung sah, schnappte er sich einen Reisigbesen und prügelte auf Henry ein, welcher noch etwas benommen neben der Spinatschüssel lag. »Ihr verwünschten Nachbarskinder, ich habe euch schon tausendmal gesagt, dass nichts ihr in der Küche verloren habt!« In seiner Not flüchtete Henry in das Treppenhaus. Da stolperte er über einen vollen Wischeimer und landete genau vor den Füßen der Scheuerfrau. Diese nicht faul schlug dem armen Henry mit ihrem Witschlappen so gehörig um die Gespensterohren, dass die Fetzen flogen. Laut heulend flüchtete das Gespenst in den Kamin, um etwas zu verschnaufen. Doch plötzlich war Henry in einer Rußwolke, dass er fast erstickte, denn oben auf dem Dach stand gerade der Kaminkehrer und fegte tüchtig mit seinem Kehrbesen durch. Kohlrabenschwarz und laut hustend verschwand Henry wieder in seinen Kellerverlies, wo er sich in der dunkelsten Ecke verkroch. Vom Spuken tagsüber hatte er die Nase gründlich voll. Er hütete sich in Zukunft, am hellichten Tage sein Unwesen zu treiben, und das war auch gut so, denn ein Nachtgespenst spukt eben nur nachts. Can't see nothing in front of me. Can't see nothing coming up behind. Make my way through this darkness. I can't feel nothing but this chain that binds me. Lost track of how far I've gone. How far I've gone, how high I've climbed. On the backs of 60-pound stones. On the shoulder half mile of line. Come on up for the rising. Come on up and lay your hands in mine. Come on. Come on up for the rising tonight. Left the house this morning. Bells were ringing, filled the air. I was wearing the cross of my car. see Mary in the garden, in the garden of the thousand sighs. There's holy pictures of our children dancing in a sky filled with light. May you feel your arms around me, may you feel your blood mixed with mine. The dream of life comes to me like a catfish dancing on the end of my line. Sky of blackness and sorrow, dream of life. Sky of love, sky of tears, dream of love. Sky of glory and sadness, dream of love. Sky of mercy, sky of fear. believe in you. Journal am Sonntag, Bürgerfunk in Radio Kiepenkerl. Das war unsere Sendung heute mit einem Rückblick auf Gerd Dahlmann, an den wir uns gerne, gerne erinnern, der ganz viele Kiepenkerl-Geschichten geschrieben hat. Und demnächst hören Sie bestimmt noch mal eine mehr von Gerd Dahlmanns Kiepenkerl-Geschichten. Wir machen Bürgerfunk, Bürgerradio und hier in Radio Kiepenkerl. Das bedeutet, Sie können auch einmal selber eine Sendung mitgestalten, wenn Sie vielleicht Ihren Verein vorstellen wollen oder wenn Sie ein interessantes Thema für uns haben. Melden Sie sich bei uns. Sie finden unsere Kontaktdaten auf unserer Homepage im Internet, wie alles heute. Unsere Homepage ist die medienverein.org. Wenn Sie sich bei uns melden, dann sind Sie vielleicht schon bald sonntagsabends kurz nach 20 Uhr im Radio. Ich sage Ihnen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Mitgewirkt, außer Gerd Dahlmann und Hedwig Krüßkämper, hat an dieser Sendung Jürgen Neff, der die Technik wie immer ordentlich besorgt hat. Ich sage Ihnen Tschüss, bis bald, nächsten Sonntag, dann vielleicht wieder um kurz nach 20 Uhr. Mein Name ist Wolfgang Thiemann.